der ganze Tag. Es rennt der ganze Tag. Die Kie brauchen sich im Mesepickes. Gras wächst hoch, das tut so manch gar stehen Zücke. Es rennt der ganze Tag. Es rennt der ganze Moment.